Noel. Fast fertig, Lorny. So. Das neue Stück ist glänzend, die Sonne scheint, meine Freunde sind hinreißend. Was kann ich für dich tun? Dingo hat gerade die Abrechnung für Noel Coward Limited rübergeschickt. Oh Gott. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten zuerst, bitte. Wir erwarten ein paar große Schecks im Oktober. Sehr große. Ausgezeichnet. Leider ist heute der 3. März. Jetzt die schlechte Nachricht. Wir sind mit 19.000 Pfund im Minus. Lorny, wie viele Stücke habe ich in den letzten 10 Jahren geschrieben, die aufgeführt worden sind? 3 Stücke, 3 Musicals, eine Revue, einen Film, etc. pp. Genau, ich schreibe ständig. Noel, tut mir leid. Ich habe gerade einen lästigen Amerikaner im Apparat aus New York, einen Mr. Joe Glaser. Ich kann mich erinnern, ein Agent. Ich übernehme das selbst. Mr. Glaser. Ich habe die Sache unter Dach und Fach. Welche Sache, Mr. Glaser? Las Vegas, das Desert Inn. Ich habe sie im großen Saal untergekriegt. Sie eröffnen am 7. Juni. 4 Wochen Ensuite. Mr. Glaser, wie ich Ihnen bereits in London erklärt habe und wie Sie sich in der Tat selbst überzeugen konnten, sind meine Texte ausgesprochen niveauvoll, meine Darbietung ist spritzig, mein Gesangsstil eigenwillig, mein Charakter 300%ig britisch. Also glaube ich kaum, dass ein Las Vegas-Publikum auch nur im geringsten offen wäre für... 35 Riesen. $35.000? Mhm. Im Monat? Mr. Coward? Mr. Coward? Hallo, Vermittlung? Vermittlung? I like America. I have played around every slappy, happy hunting ground, and I find America okay. Tod in Las Vegas von Marcy Kayan. Aus dem Amerikanischen von Karin Rausch. Regie: Thomas Leutzbach. Jetzt? Nebraska. Noel, das hast du schon vor einer Stunde gesagt. Hast du mir verziehen? Was denn? Deine schlechten Geografiekenntnisse? Dass ich dich um die halbe Welt schleppe, nur damit du Zeuge der vielleicht katastrophalsten Demütigung meiner ganzen Karriere wirst. Las Vegas ist beruhigend weit von London entfernt. 35 Riesen die Woche, Lorny. Dafür dürfen Sie mich mit Bierflaschen bewerfen, wenn es sein muss. Schnöder Mammon. Der Mensch, der diesen Ausdruck erfunden hat, verfügt zweifelsfrei über ein bombensicher angelegtes Vermögen. Du musst mir eins versprechen, Noel. Ich höre, Lorny. Keine Detektivarbeit und keine Spionage. Ich kann doch nichts dafür, dass ich vielseitig begabt bin. Ausgesprochen begabt, dich um Kopf und Kragen zu bringen. Ich verspreche dir, Lorny. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um am Leben zu bleiben. Idee von Marlene, ihm diesen Gesangslehrer zu empfehlen? Heute Abend um 20.30 Uhr werden wir es genau wissen. Also, ich für meinen Teil werde den Nachmittag im Casino verbringen, falls es nichts Dringendes zu tun gibt. Nein, sehr gut, Cole. Spielen Sie nur drauf los. Keine Sorge, Lorny. Joe Glaser will mir alle Tricks beibringen. Mein Sorgenthermometer ist soeben um ein paar Grade gestiegen. Darf ich reinkommen? Miss Garland, was für eine reizende Überraschung. Hallo Cole, Lorne. Hallo. Komme ich ungelegen? Nein. Ganz ehrlich bitte. Sie kommen genau richtig. Noel braucht ein bisschen Ablenkung. Er macht sich schon den ganzen Morgen verrückt. Ah, Professor Dixon. Atmen Sie aus dem Zwerchfeld, schließen Sie den Mund, muhen Sie wie eine Kuh. Funktioniert jedes Mal. Haben Sie auch Unterricht bei Professor Dixon gehabt, Miss Garland? Ich, Darling? Nein, ich habe schon in der Wiege gemut. Aber jeder Schauspieler in Hollywood, der ein Lied singen muss, schwört auf Professor Dixon. Lorny, wo ist meine Zeitung? Du liebe Zeit, Judy. Wie lange bist du denn schon hier, Darling? Ich bin gerade gekommen. Und ich bin gerade im Gehen. Brauchst du irgendwas, Noel? Lass mir die Finger von den einarmigen Banditen. Joe Glaser hat sich bereit erklärt, sein treuer Ratgeber zu sein. Na, dann kann ja nicht schief gehen. Nach der Devise, Ruhe bewahren und rein ins Vergnügen. Der Junge wird von Minute zu Minute amerikanischer. Darling, ich weiß genau den richtigen Ort für einen Lunch. 100 Meilen vom Strip. Schlechte Hamburger und ab und zu ein Kaktus. Oh. Die technische Probe beginnt erst um 5. Das wird dir gut tun, Noel. Kommen Sie mit, Lon? Ich bleib lieber hier. Die Blumen und die Telegramme. Kein Moon. Aber ich wünsche euch eine angenehme Fahrt und guten Appetit. Miss Garland? Oh je. Miss Garland. Erwischt. Entschuldigen Sie die Störung. Sie erinnern sich wohl nicht an mich. Ich fürchte, nein. Das heißt, warten Sie einen Moment. Carol Ann Fleischman? Nicht mehr. Ich bin jetzt Mercedes de Caruso. Ach ja? Du lieber Himmel. Noel, ich möchte dir die Tochter der besten Haarstylistin vorstellen, die MGM jemals hatte. Noel Coward, Mercedes... de Caruso. Hallo. Wie geht es Ihnen? Es tut mir sehr leid, was ich von deiner Mutter gehört habe. Es war ein großer Schock für uns alle. Sie war so eine liebenswerte Frau. Machst du hier Urlaub? Ich bin Tänzerin. Oh. Bei Sammy Davis Show im Last Frontier. Ah, ich wusste doch, dass Sie mir bekannt vorkommen. Heißt das, Sie haben die Show gesehen, Mr. Coward? Vorgestern. Sehr beeindruckend. Oh, wirklich? Ich kann nicht glauben, dass Sie das gerade gesagt haben. Es ist alles besser geworden, seit ich hierher gezogen bin. Das ist wunderbar. Ich hatte eine schlechte Zeit, aber mein Blatt wendet sich, das können Sie mir glauben. Wie schön für dich, Liebes. Ich werde mir die Show bald ansehen. Oh, wirklich? Miss Garland, das wird der beste Abend meines Lebens. Zu tanzen, wenn Sie im Publikum sind. Ich würde niemals die Chance verpassen, Sammy zu sehen. Oh, Sammy, ich bin in Sammys Show. Entschuldigung, ich... muss gehen. Auf Wiedersehen. Ja, ja, die Welt ist klein. Was glaubst du, warum sie plötzlich weggerannt ist? Oh, sie ist wahrscheinlich zu spät für die Probe. Sie sah plötzlich so verängstigt aus. Dance, dance, dance, little lady. Leave tomorrow behind. Whisky mit Soda, bitte. Okay. Sie sind nicht von hier? Ich? Nein, London. England ist ja ein Ding. Gibt eine Menge prima Literatur, wo Sie herkommen. Vielen Dank. Wordsworth, Keats, Shakespeare. Kennen Sie Shakespeare? Ja, natürlich. Oh, da haben Sie es. Das fehlt in Nevada. Hier liest keiner. Es gibt auch viele Engländer, die nicht lesen. Ist ja ein Ding. Floyd Hicks. Cole Leslie. Whisky? Danke. Trinken Sie auch einen? Oh, nein. Lieber nicht, ich bin hier Groupier. Ah, Blackjack. Ja. Ich habe am Tisch neben Ihnen gespielt. Ah. Und jetzt ertränken Sie Ihren Kummer, was? Nicht ganz. Ich habe nämlich gewonnen. Mein erster Versuch und ich habe gleich $500 gewonnen. In dem Fall gebe ich Ihnen einen guten Rat. Gratis. Kassieren und ab durch die Mitte. Wie bitte? Stehen Sie auf und hauen Sie ab hier und keinen Blick zurück. Das würde Noel auch sagen. Noel? Noel Coward. Oh, Sie kennen ihn? Ich bin sein Sekretär. Ist ja ein Ding. Ich habe schon viel über Noel Coward gelesen, immer schon. Wie ist er denn so? Einmalig. Ist ja ein Ding. Was? Hören Sie, ich muss jetzt wieder an den Spieltisch. Und Sie? Lösen Sie Ihre Chips ein und... Sie haben es nicht nötig zu spielen. So ein klasse Typ wie Sie. Ist doch nur ein bisschen Spaß. Das sagen Sie alle. Muss los. Oh. ich spüre förmlich, wie meine Arterien mit jedem Bissen mehr verstopfen. Ein Hamburger vom Grill alle Jubeljahre wird dich nicht umbringen, Darling. Du siehst jedenfalls fantastisch aus. Und dein Vertrag, wie sieht der aus? 2 Vorstellungen pro Abend, 6-mal die Woche? 7-mal die Woche. Eine Dinnershow. Oh, du weißt ja, was eine Dinnershow ist. Sie fängt um 8:30 an. Sollte ich noch mehr wissen? Na ja, Darling, das ist ganz wörtlich gemeint. Eine Dinnershow, ich meine, dein Publikum sitzt da und verdrückt sein Hühnerfrikassee und seinen gebratenen... Während ich mir auf der Bühne das Herz aus dem Leibe singe. Das Herz aus dem Leib singst. Und die Messer und Gabeln klirren und die Teller klappern und der Wein fließt und was weiß ich noch. Das ist Vegas. Und das heißt, die meisten Gäste waren den ganzen Tag am Spieltisch und das bedeutet, die meisten... Haben den ganzen Tag verloren. Genau. Entzückend. Und jetzt die 2. Vorstellung. Um Mitternacht. Um Mitternacht. Gegessen haben sie. Also muss man nicht mehr mit dem Geschirr konkurrieren. Aber diese Leute haben inzwischen weitere 3 Stunden am Spieltisch verbracht. Und sie haben es hingekriegt, ihren Vorstadtbungalow zu verspielen und das Schulgeld für ihre Kinder. Und sie haben getrunken. Oh, trinken tun sie immer. Und du stehst da oben auf der Bühne. Und ich singe mir das Herz aus dem Leib. Nein, deine unglaublich raffinierten Songs. Bin schon im Bilde. Ich stehe kurz davor, im Alleingang und aus eigenem Verschulden das Waterloo meiner gesamten Karriere zu erleben. Oh, Noel, Darling, ich wollte dir doch die Stimmung nicht verderben. Ach, gib's doch zu, Judy. Das ist der reine Wahnsinn. Schau mich an. Ich bin 55 Jahre, Engländer. Ich rieche förmlich nach städtischer Zivilisation. Und ich bilde mir ein, wie unser Herr Jesus Wunder in der Wüste vollbringen zu können. Denk einfach, die Show ist eine Party, Noel. Du bist der Gastgeber. Du hast ganz recht. Es liegt an mir. Ich muss Mr. und Mrs. Las Vegas eben dazu bringen, ihr kostbares Hühnerfrikassee zu vergessen. So ist's recht. Oh, das ist ja komisch. Was denn? Der Mann da drüben an der Theke. Dreh dich nicht um. Er schaut gerade her. Und? Ich kenne ihn. Ein Kongressabgeordneter. Nick Faulkner. Kommender Mann in Washington. Ich habe von ihm gehört. Gut aussehend. Eine Sünde wird. Wem sagst du das? Ja, und das ist so komisch. Die Leute, mit denen er hier ist. Du kannst jetzt hinschauen. Ach so, ich verstehe. Mr. Faulkner zieht es vor, in Gesellschaft einiger Doppelgänger von Edward G. Robinson in ein abgelegenes Fastfood-Restaurant zu fahren. Psst, er kommt her. Ah, Judy. Hallo, Nick. Ich dachte mir es doch, dass du es bist. Von allen Absteigen in der großen, weiten Welt, ausgerechnet. Nick Faulkner, Noel Coward. Sehr erfreut. Mr. Coward, ich freue mich schon sehr auf Ihre Show. Danke. Was bringt dich denn nach Vegas, Nick? Oh, nichts Besonderes. Die Politik. Ich tue einem Freund einen Gefallen. Schade, dass ich nicht mehr Zeit habe, mit euch zu plaudern. Vielleicht laufen wir uns ja an der Stadt über den Weg. Ja, ja, wollen wir es hoffen, Darling. Bye-bye. Bye. Bye. Bye. Charisma in kleinen Häppchen. Meinst du Nick oder bestellst du einen Nachtisch? Also ich muss zurück. Vor der technischen Probe brauche ich unbedingt ein Bad und ein Nickerchen. Gott sei Dank hat Lorny alles unter Kontrolle. Was soll das heißen? Sie hat sich geweigert, dir ihren Namen zu sagen. Du hättest darauf bestehen sollen. Sie hat gesagt, sie würde es später erklären. Dann hat sie die Tasche einfach fallen gelassen und ist auf und davon. Also, ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum sie die hier gelassen hat. Wirklich nicht? Sollte ich? Ich dachte, es hätte vielleicht etwas mit deinen gelegentlichen Abstechern ins Reich der Spionage zu tun. Ich bin als Kabarettist nach Vegas gekommen und nicht als kalter Krieger. Was für eine enorme Erleichterung. Also ich werde jetzt mein Bad nehmen. Benachrichtige bitte den Empfang, dass diese Tasche versehentlich in meiner Suite abgegeben wurde. Ich finde, das sollten wir nicht tun. Warum nicht? Weil sich in dieser Tasche, und das ist eine grobe Schätzung, Hunderttausende von Dollars befinden. Wie bitte? Schau doch selbst nach. Wen rufst du an? Ich weiß, was ich tue, Lonnie. Die junge Frau war völlig aufgelöst. Wir sollten warten, bis sie sich meldet. Hallo, Rezeption. Würden Sie freundlicherweise Mr. Joe Glaser ausrufen lassen und ihn bitten, sich mit Mr. Noel Coward in Verbindung zu setzen? Ja, genau. Sagen Sie ihm, es sei ziemlich dringend. Oh Gott, heiliger Strohsack. Das sind bestimmt 250, 300.000. Ich wünschte, ich könnte behaupten, es wäre das Geschenk eines schwerreichen Verehrers. Mrs. Lorraine, die Lady, die Ihnen die Tasche gegeben hat, wie hat die ausgesehen? Groß, sehr schlank, Anfang 20. Sie trug ein Kopftuch und eine riesige Sonnenbrille. Im Casino gibt's hunderte von Frauen, auf die diese Beschreibung zutrifft. Diese Frau, die ich meine, hat vor Angst gezittert. Hört mal, ist doch klar. Die Kohle hier hat sich verirrt. Und die Lady versucht, die Lage auszunutzen. Eine überzeugende Analyse. Und nun wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das Corpus Delicti entfernen würden, Joe. Das kann ich nicht. Sie meinen, die Kohle ist zu heiß. Ich bitte dich, Kohle, wir sind hier nicht in einem B-Movie. Kohle hat recht. Das ist heiße Ware. Die Sache ist die, ich hatte schon mal Ärger. Üblen Ärger. Drogen. Kohle. Oh, tut mir leid. Ich bin seit Jahrzehnten sauber. Ich kann also nicht da mit dem Hotel herumspazieren und ich kann auch nicht die Polizei rufen, weil das die Typen sauer macht, denen das Geld gehört. Sonst dauert es keine 5 Minuten und ich bin sauber gewesen. Vielleicht wäre die Kohle in Ihrem Schlafzimmerschrank am sichersten, Mrs. Lorraine. Wenn Sie meinen. Aber gib bitte nicht alles in einem einzigen Geschäft aus, Lonnie. And now, ladies and gentlemen, the Desert Inn has the honor to present to you, for the first time in the Paris Cabaret, a man who within his own lifetime Cool. has become ja? a legend. Alles in Ordnung? Mir ist gerade etwas eingefallen. Judy und ich haben heute Morgen auf dem Parkplatz eine junge Frau getroffen. Ich bin mir ganz sicher, dass sie die Tasche bei sich hatte. Ah, soll ich das Joe sagen? Noch nicht. Sag Judy, ich muss mit ihr reden. Oh Gott, mein Auftritt. Toi, toi, toi. I'll see you again whenever spring breaks through again. Time may lie heavy between, but what has been is past forgetting. Dance, dance, dance, little lady, youth is fleeting to the rhythm beating in your mind. Dance, dance, dance, little lady, so obsessed with second best, no rest you'll ever find. Time and tide and trouble never, never wait. Let the cauldron bubble, justify your fate. Dance, dance, dance, little lady, dance, dance, dance, little lady, leave tomorrow behind. Sie sind ganz begeistert von ihm. Verzeihung, Miss Garland. Ja? Noel muss mit Ihnen sprechen, sobald die Show zu Ende ist. Na, natürlich, Darling. Es geht um... Nur Sie wissen schon, Lonnie. Was? Sie wissen schon? Ja, der Konferencier hat mir diesen Umschlag für Sie gegeben, Miss Garland. Er sagt, es sei dringend. Richten Sie dem Konferencier aus, ich sehe mir die Show an. Aber es hat vielleicht mit Na, Sie wissen schon zu tun. Ich weiß ja nicht, was Na, Sie wissen schon ist. Vielleicht sollten Sie es doch lesen, Miss Garland. Oh, schlechte Nachrichten. Das kann bis nach der Show warten. Ah, mein Lieblingslied. Noel, wir treffen uns im Badezimmer. Wie bitte? Ich habe Neuigkeiten. Ah, Entendu. So, jetzt hier noch. So, jetzt. Das erinnert mich an Moskau 1939. Haben Sie wirklich Angst, dass mein Bart verwanzt ist? Man weiß nie, wer vielleicht an der Tür lauscht. Sasa Gabo, sie braucht den Spiegel für ihre Wimperntusche. Ach, ich glaube, ich weiß, wer die Kohle vermisst. Ausgezeichnet. Nix ausgezeichnet. Ein Staatsbürger namens Babyface Puccini. Der Name ist lustig. Der Typ ist tödlich. Also wenn die Kohle tatsächlich Mr. Puccini gehört, ich würde sie ihm mit dem größten Vergnügen zurückgeben. Das ist es ja. Puccini wird herausfinden wollen, wie sie daran gekommen sind. Ich würde ihm die Wahrheit sagen. Geheimnisvolle Brünette stellt Kohle in ihrer Suite ab. Puccini wird ihnen kein Wort glauben. Mit Mr. Puccinis Zweifeln kann ich leben. Sie werden halt nur nicht leben, wenn Puccini ihnen nicht glaubt. Aha. Ja, was schlagen Sie also vor, Joe? Hören Sie, Sie sind der Letzte, den Puccini verdächtigen würde. Er wird nicht darauf kommen, dass Sie mit dieser Sache zu tun haben. Also dürfen Sie nichts damit zu tun haben. Noel? Jetzt nicht, Cole. Judy muss dich unbedingt sehen. Sie ist in meinem Zimmer. Sie müssen mich entschuldigen, Joe. Gehen Sie nur. Viel Spaß, Noel. Überlassen Sie die gefährlichen Sachen ruhig mir. Hallo, Darling. Oh, Miss... Mercedes de Caruso. Hallo. Hallo. Sie muss mit dir sprechen, Noel. Sie haben also die Tasche meiner Sekretärin übergeben. Sie sollen etwas unruhig gewesen sein. Das stimmt. In der Tasche befinden sich $300,000. Mercedes kann das erklären. Das will ich hoffen. Es tut mir leid, dass ich Sie bei Ihrer Party störe, Mr. Cohen. Fahren Sie fort. Ich hatte eine Verabredung mit jemandem. Ich sollte dieser Person die Tasche übergeben. Wussten Sie, was drin war, Mercedes? Irgendwie ja und nein. Ich meine, ich hatte keine Ahnung, wie viel es war. Was ist denn bei dieser Verabredung passiert? Ich habe eine Person gesehen, eine Person, der ich gerne aus dem Weg gehen wollte, damit ich meine Verabredung mit der Person einhalten konnte, mit der ich eine Verabredung hatte. Und der unverhoffte Anblick dieser zweiten Person veranlasste Sie, in meine Suite hinaufzueilen und sich des Mammons zu entledigen. Wie bitte? Er meint das Geld. Oh, ja, ich musste das Geld loswerden. Aber jetzt möchte ich es wieder zurückhaben, bitte. Oh je. Sie haben es doch nicht der Polizei übergeben. Man hat mir geraten, die Polizei noch nicht einzuschalten. Aber wie ich höre, hat ein Gentleman namens Babyface Puccini festgestellt, dass er einen Betrag so um die $300,000 vermisst. Sie kennen Mr. Puccini? Leider hatte ich noch nicht das Vergnügen. Nein. Ist auch egal, ehrlich, Mr. Cord. Das ist der Mann, dem ich das Geld zurückgebe. Babyface Puccini. Mir gefällt die ganze Sache überhaupt nicht, mein kleines Fräulein. Taschen voll mit Dollars. Männer, die Babyface Puccini heißen. Ich kann nichts dafür, Miss Garland. Ich verliebe mich eben immer wieder. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. In Puccini? Nein, was für eine absurde Idee. Erstmal in Floyd. Er ist Croupier hier im Casino. Floyd ist ein sehr gebildeter Mann. Er wollte, dass ich meinen Namen in Mercedes ändere. Er hat mir gezeigt, wie man richtig geht und er hat mich zum Lesen gebracht. Sie, Eliza und er, Higgins. Nein, er heißt Hicks, Floyd Hicks. Na, das klingt doch alles wunderbar, meine Liebe. War es auch, eine Zeit lang. Aber Floyd ist... Also er ist schrecklich eifersüchtig. Ich meine, wenn wir in einem Café wären und ich würde den Kellner anlächeln. Ich meine, ich habe den Kellner nicht angelächelt. Ich habe nur gelächelt und der Kellner war rein zufällig in meinem Blickfeld. Dann würde Floyd aus der Fassung geraten. Er würde durchdrehen. Es war ganz schön anstrengend, keinen Menschen anzulächeln. Versuchen Sie das mal. Und darum, als ich dann, also sagen wir mal, einen sehr bedeutenden Politiker kennengelernt habe und er war so charmant und so locker. Ich habe ihn zum Lachen gebracht. Er hatte überhaupt kein Interesse, mich zu erziehen. Nick Faulkner? Woher wissen Sie das? Tja. Mercedes, trifft es zu, dass Sie bei unserer letzten Begegnung eine Tasche mit Geld von Babyface Puccini an Nick Faulkner übergeben wollten? Also, ja. Aber plötzlich und unerwartet haben Sie Floyd Hicks auf dem Parkplatz gesehen. Er hat mir gesagt, er verbringt den Nachmittag in der Bibliothek. Richtig. Und Sie durften nicht zulassen, dass Floyd Hicks, der ein ehrenwerter Mann ist, sehen könnte, was Sie in der Tasche haben. Sie können ja wirklich Gedanken lesen, Mr. Coward. Und warum haben Sie mich zu Ihrer Gepäckaufbewahrung auserkoren? Ich brauchte jemanden, der unbeteiligt ist. Und freundlich. Sie haben ein sehr freundliches Gesicht. Mercedes, gesetzt den Fall, ich gebe Ihnen die Tasche und Sie geben sie Puccini zurück. Wird er es Ihnen nicht übel nehmen, dass Sie die Tasche aus den Augen verloren haben? Nein, nicht wenn Puccini erfährt, dass ich das alles nur getan habe, um das Geld in Sicherheit zu bringen. Nick musste doch wieder zurück nach New York, aber ich ziehe ja auch bald hin und dann kann ich es im Zug mitnehmen. Sie werden bei Nick Faulkner wohnen? Naja, nicht gleich. Er muss erst seiner Verlobten von uns erzählen. Ich kann mir bis dahin ein Apartment mieten und Schauspielunterricht nehmen. Ja, und was ist mit Floyd? Oh, Floyd, ich liebe ihn wie ein Bruder, wirklich. Wie können wir Ihnen die Tasche bringen, ohne dass Floyd es mitbekommt? Er hat morgen Frühschicht. Also wenn Sie mir die Tasche vor 11 vorbeibringen, könnte ich sie zu Puccini schaffen, bevor Floyd nach Hause kommt. Einverstanden. Versprechen Sie mir, vorsichtig zu sein, Mercedes. Och, es wird alles wunderbar klappen. Ich habe ja gewusst, es war richtig, das Geld bei Ihnen zu lassen. Und herzlichen Glückwunsch auch zu Ihrer Premiere, Mr. Coward. Danke. Hoffentlich muss ich mir keine Sorgen um die Kleine machen. Guten Morgen, Lorny. Hi, Coley. Hi. Wir haben gedacht, du bleibst im Bett. Ich kann ja heute Nachmittag schlafen. Wann sind denn die letzten Gäste gegangen? Die letzten sind um 5 Uhr morgens Richtung Casino gezogen. Die haben immer noch gefeiert, als ich um 7 die Zeitung geholt habe. Steht was drin? Nur in Variety. Gut? Leider nicht. Mist. Nicht gut, sondern sensationell. Da Capo, Las Vegas im Begeisterungstaumel, Noel Cowards Kabarettnummer ist eine Wucht. Ist das die Kritik? Das ist nur die Überschrift. Ausgesprochen erfreulich. Noel, was machst du da mit der Tasche? Ich habe sie aus deinem Schrank geholt, Lorny. Warum denn? Gebe sie dem rechtmäßigen Eigentümer zurück. Oh, wer soll das sein? Stell mir keine Fragen und ich erzähle dir keine Märchen. Das ist die Straße. Nummer 34 muss da hinten auf der rechten Seite sein. Wir gehen das letzte Stück lieber zu Fuß. Noel, sind das Polizeiwagen? Ja, 3 Stück. Und eine Menge Schaulustige. Was sollen wir jetzt machen? Also du bleibst am besten hier, man könnte dich erkennen. Ich werde mich unter die Leute mischen. Mal sehen, was ich herausfinden kann. Mach dich auf etwas gefasst, Darling. Mercedes? Sie ist ermordet worden. Oh nein. Die Auffahrtefrau hat die Leiche heute Morgen um 8 gefunden. Die Polizei hat ihren Hauptverdächtigen bereits verhaftet. Floyd Hicks. Ja. Die Nachbarn haben gehört, wie er und Mercedes um 2 Uhr morgens einen heftigen Streit hatten. Floyd muss von Mercedes und Nick Faulkner erfahren haben. Ja, offensichtlich. Wir verschwinden besser von hier. Haben die eine Ahnung, wer Mercedes umgebracht hat, ne? Ja, sie haben ja schon einen verhaftet. Mr. Babyface, wie heißt er noch gleich? Nein, ihren wahnsinnig eifersüchtigen Freund, Floyd Hicks. Er ist Croupier im Casino hier. Floyd Hicks? Den kenne ich. Wie das? Ich habe ihn gestern an der Bar kennengelernt. Er ist ein großer Fan von dir. Und es fehlt mir gerade noch ein mörderischer Fan. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er jemanden umbringt. Ja, warum nicht? Er wirkt nicht besonders kräftig. Er ist verrückt nach Gedichten und er ist ein Croupier, der nichts vom Glücksspiel hält. Eines der großen Rätsel der Conditio Humana, Cole. Die besonders Sensiblen und Gebildeten unter uns können ganz plötzlich durchdrehen und zuschlagen. Und wenn er unschuldig ist und die Polizei vorhat, ihm die Sache nur anzuhängen, um schnell einen Schuldigen zu haben? Hier, du kümmerst dich um die Kohle. Ich muss Judy suchen. Soll das heißen, du bleibst dran an dem Fall? Ja, selbstverständlich. Es gibt ein paar Dinge, die sind wichtiger als Showbusiness. Aber kein Wort zu Lorne. Okay. Hören Sie, ich verstehe das nicht. Was wollen Sie alle hier? Sie erinnern sich doch an mich, Mr. Hicks. Wir haben uns gestern im Desert Inn kennengelernt. Mr. Coward hat erfahren, dass man sie verhaftet hat. Und ich habe ihm von unserer Begegnung erzählt. Und er hat Miss Garland erzählt, dass sie... Ich kenne Mercedes, seit sie ein kleines Mädchen war. Sie kannten Mercedes? Ja, ich kannte ihre Mutter. Sie hat Mercedes immer ins Studio mitgebracht. Sie war ein sehr ernstes, kleines Mädchen mit riesig großen Augen. Oh. Was ist gestern Abend passiert? Ihre Nachbarn haben der Polizei erzählt, dass Sie und Mercedes einen heftigen Streit hatten. Ich wusste, dass sie mich hintergeht. Ich war mir nur nicht sicher, mit wem. Gestern Abend kommt sie nach Hause. Sie ist völlig überdreht. Als hätte sie getrunken oder was weiß ich. Sie erzählt mir, dass sie mit diesem Kongressabgeordneten zusammen ist. Nick Faulkner. Da haben Sie die Kontrolle. Nein! Ich habe mir die Seele aus dem Leib gebrüllt. Wir alle beide. Dann lautes Hämmern an der Hintertür. Also rufe ich, wenn Sie das sind, Faulkner, dann kommen Sie lieber nicht rein oder ich bring Sie um. Aber Mercedes sagt, sei nicht albern, Faulkner ist unterwegs nach New York. Das kann nur Babyface Puccini mit seiner Gang sein. Hatten Sie das Vergnügen mit Mr. Puccini? Ich weiß, wer er ist. Was will Babyface von dir, sag ich. Es geht um das Geld, sagt sie. Welches Geld? Das Geld für Nick. Nick. Jedenfalls hat das Hermann an der Tür aufgehört. Sie haben mein Fenster eingeschlagen. Mercedes sagt, hör mal, ich muss mit denen reden. Sie dürfen nicht wissen, dass du davon weißt. Geh vorne raus. Wir treffen uns in einer halben Stunde in dem Café an der Ecke. Das waren die letzten Worte, die sie zu mir gesagt hat. Wann haben Sie erfahren, dass sie... Ich habe fast eine Stunde im Café gewartet. Ich hatte Angst. Ich wusste, ich hätte sie nicht allein lassen dürfen, aber eine andere Stimme in mir sagte, du bist ein Trottel, das war nicht Babyface, das war Faulkner. Während du hier sitzt, liegen die beiden im Bett und lachen sich tot, wie sie dich aufs Kreuz gelegt haben. Ich schleiche also um das Haus. Alles dunkel. Ich werfe einen Blick durch das eingeschlagene Fenster. Da liegt sie. Sind Sie hineingegangen? Ich bin zur Arbeit gegangen. Frühschicht im Casino. Ihre Freunde haben immer noch gefeiert, als ich ankam, Mr. Coward. Sie glauben also, dass Babyface Puccini der Mörder ist? Es gibt noch andere Verdächtige. Tatsächlich. Vielleicht habe ich mich in einem gewissen Kongressabgeordneten getäuscht. Vielleicht ist er gar nicht zu Mercedes gegangen, um mit ihr zu schlafen. Vielleicht war er dort, um eine Abschiedsszene zu spielen. Vielleicht hat die Szene eine unangenehme Wendung genommen. Sie sind doch der Dramatiker, Mr. Coward. Sie haben da mehr Fantasie als ich. Hallo, Joe. Sie wurden heute Morgen mit Judy Garland in der Hotelhalle gesehen, wie sie mit der Tasche aus dem Fahrstuhl kommt. Und was bitte ist so ungewöhnlich daran? Judy ist eine gute Freundin. Dies ist ein Hotel. Babyface Puccini weiß, dass sie das Geld haben. Ah. Er will es zurückhaben. Er bringt mich um. Und dann bringt er sie um. Oh. Sagen Sie ihm, er findet mich im Dampfbad. Mr. Coward. Mr. Faulkner. Welch unverhofftes Vergnügen. Sie hatten ja gestern Abend einen triumphalen Erfolg. Waren Sie denn da? Mitternachtsvorstellung. Laut Time Magazine sind Sie vielleicht eines Tages Präsident. Das hoffe ich sehr. Aber das ist nicht einfach. Man braucht Taschen voller Geld und die passende Frau. Mercedes de Caruso. Wer weiß noch alles von mir und ihr? Ich habe gehört, in Las Vegas weiß am Ende immer jeder alles. Man kann mir nichts anhängen. Ich habe ihr nie einen Brief geschrieben oder ihr irgendwas geschenkt. Haben Sie sie geliebt? Haben Sie den Kinsey Report gelesen? Ich habe ihn überflogen. Sex kann sehr kompliziert sein. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie Mercedes de Caruso geliebt? Ach du lieber Himmel, nein. Aber es tut mir leid, dass sie tot ist. Irgendeine Ahnung, wer sie umgebracht haben könnte? Sie hat mit einem cholerischen Freund zusammengelebt. Mercedes hat mir erzählt, sie wollten ihre Verlobung auflösen und mit ihr in New York leben. Tja, was sagt man nicht alles, um eine ins Bett zu kriegen? Sie haben nicht nur eine fürs Bett gekriegt, Sie haben sich einen erstklassigen Kurier geangelt für Ihre Wahlkampfgelder. Sie wollte Ihnen helfen, jetzt ist sie tot. Es gibt da ein Gerücht, Mr. Coward, dass Sie den Koffer haben sollen. Wer hat Mercedes umgebracht? Ich an Ihrer Stelle würde den Koffer herausgeben und den großen Erfolg genießen. Aber ich bin nicht Sie, Mr. Faulkner. Warten Sie. Was machen Sie heute nach der Mitternachtsvorstellung? Im Bett liegen und Rühreier essen. Mit meinem Sekretär und meiner Sekretärin. Und Judy Garland. E. Allan Poe, ho, ho, ho, did it, but he did it in verse. H. Beecher Stowe did it, but she had to rehearse. Tennessee Williams, self-taught, does it. Kinsey with a deafening report, does it. Let's do it, let's fall in love. Vier Vorstellungen abgehakt, meine Lieben. Da waren es nur noch 52. Nicht zählen, Darling, das bringt Unglück. Wer möchte noch Rührei? Ich, bitte. Bitte. Ich auch noch ein bisschen. Aber gern. Danke. Babyface Puccini weiß, dass wir die Tasche haben. Er will sie wiederhaben. Na, das kann man ihm wohl kaum verdenken. Warum soll er sie nicht bekommen? Und wir kümmern uns wieder um unser eigenes Leben. So monoton, kosmopolitisch und dekadent, wie es ist. Weil Floyd noch immer im Gefängnis sitzt. Unter der falschen Beschuldigung, Mercedes ermordet zu haben. Wir sind nicht hundertprozentig sicher. Ihr könnt ja auch lügen. Das stimmt, es gibt drei Verdächtige. Aber solange wir die Tasche haben, wird Puccini versuchen, mit uns in Verbindung zu treten. In Verbindung treten ist gut. Abknallen wird er uns unten in der Halle. Aus Puccinis Sicht hat Mercedes als Kurier völlig versagt. Er ermordet sie pour décourager les autres. Pour what, darling? Um andere davon abzuhalten, die Gang zu bestehlen. Du hast gesagt, es gibt drei Verdächtige? Ja, Nick Faulkner. Er hat einen makellosen politischen Ruf zu verteidigen. Mercedes hat versagt. Sie hat seine schmutzigen Wahlkampfgelder nicht sauber abgeliefert. Ganz zu schweigen von ihren romantischen Wunschbildern seine Person betreffend. Aber Nick ist doch in New York, Darling. Nick ist in Vegas, er ist gar nicht abgereist. Er hat sich heute Nachmittag im Dampfbad an Noel rangemacht. Nicht gerade rangemacht. Vergiss nicht, der Bursche würde alles tun, um mich von seiner Spur abzubringen. Hallo? Egal, wer Sie sind, verschwinden Sie. Null. Coley, warum schleichst du vor meiner Tür herum? Auf dem Weg in mein Zimmer hatte ich das Gefühl, jemand beobachtet mich. Hast du denn jemanden gesehen? Nein. Geh wieder ins Bett, Cole. Hände hoch oder ich schieße! Mr. Hicks, das hier ist ein privates Schlafzimmer in einer privaten Hotelsuite. Wo ist das Geld? Wie sind Sie hier reingekommen? Ja, und wie sind Sie aus Ihrer Gefängniszelle herausgekommen? Geben Sie mir das Geld. Zuerst sagen Sie uns, wie Sie hereingekommen sind. Ich bin mir sicher, ich habe die Tür zugemacht. Sie haben sie nicht ganz zugemacht, ich habe sie beobachtet. Was habe ich dir gesagt, Noel? Hören Sie, geben Sie mir einfach das Geld und Sie sind nicht los. Wo soll Noel denn das Geld herhaben? Mercedes hat es Ihnen gegeben. Sagt Babyface Puccini. Ah, also hat Puccini Sie besucht. Geben Sie mir das Geld. Hat Puccini Sie aus dem Gefängnis geholt? Wo ist es? Unter dem Bett? So wirklich, Floyd, ich verstehe ja. Im Moment haben Sie gedacht, es ist eine gute Idee. Sie besorgen Puccini die Tasche und dafür bekommen Sie Ihre Freiheit. Ja, aber das passt doch nicht zu Ihnen, oder? Sie sind ein ehrlicher Mensch, Floyd, das wissen Sie doch. Halten Sie den Mund! Also den Mund halten wir schon gar nicht, solange Sie uns die Pistole an den Kopf halten. Jetzt denken Sie doch mal nach, Floyd. Puccini hat wahrscheinlich Mercedes umgebracht, Ihre große Liebe. Er hat dafür gesorgt, dass man ihnen den Mord in die Schuhe schiebt und jetzt versucht er, sie noch tiefer in den Schlamassel zu ziehen. Legen Sie die Waffe hin. Gehen Sie, an Ihrer Stelle würde ich Nevada verlassen. Das ist Ihre letzte Chance. Nein, Bürschchen, das ist deine letzte Chance. Okay, Cowboy, lass die Knarre fallen. Was noch? Alles in Ordnung? Also das war wirklich nicht nötig, Joe. Cole und ich hatten die Situation völlig im Griff. Das können Sie Ihrer Großmutter erzählen. Jetzt erstmal weg mit dem... Joe, ich helfe Ihnen. Das war also Floyd Hicks. Genau. Der Verdächtige, den du für unschuldig gehalten hast. Das tue ich immer noch. Er ist von diesem Gauner Puccini hergeschickt worden. Gut, ich schlafe auf dem Sofa in deinem Salon. Und sei nicht albern. Noel, also wirklich, wenn Joe nicht draufgekommen wäre, um nachzusehen... Du schläfst im Bett, ich nehme das Sofa. Vielleicht sollten wir das Bett in den Salon schieben. Pro Nacht beirrt uns nur ein Revolver, Held Lonnie. Selbst in Las Vegas. The thrill has gone to linger on, might spoil it anyhow. Let's creep away from the day, for the party's over now. Herzlichen Glückwunsch, bitte. Danke. Warum tue ich das? Ich habe 300.000 in bar. Ich könnte mein Konto sanieren und mich in die grünen Hügel von Jamaika absetzen. Kein Mensch würde mich je finden. Das war die beste Vorstellung bis jetzt. Ach, und findest du? Ja, Joe sagt, die Leute aus dem Mittelwesten sind begeistert. Das Management ist hingerissen. Deine Songs bringen die Leute so in Stimmung, dass sie auf der Stelle wieder ins Casino gehen. Ist irgendwas mit dir? Also ihr bringt mich noch zum Wahnsinn, du und Lonnie. Was haben wir denn jetzt schon wieder angestellt? Diese maßlose Fürsorglichkeit. Nein, nicht Fürsorglichkeit. Wachsamkeit. Joe sagt, solange du darauf bestehst, dieses, na du weißt schon was, zu behalten, bist du praktisch eine Zielscheibe. Ach, Joe hat euch beide als übereifrige Kindermädchen angestellt. Wir versuchen doch nur da zu sein, wenn irgendwas passiert. Noel, alles in Ordnung? Zu spät, Lonnie. Ich bin ganz, ganz tot. Ach, spielt er den Schwierigen? Nein. 10 Minuten allein sein. Mehr verlange ich doch nicht. Nur duschen und eine Zigarette rauchen und still über meinen weltbewegenden Erfolg meditieren. Und dann warten Mr. und Mrs. Ira Gershwin an der Bar auf dich. Bis gleich. Mr. Faulkner. Ich muss mit Ihnen reden. Das hier ist eine private Dusche. In einer privaten Garderobe. Darf ich mich setzen? Ich hocke seit Stunden hier drin. Mein Rücken bringt mich fast um. Das geschieht Ihnen recht. Los, kommen Sie da raus. Danke. Zigarette? Nee, danke, nein. Was kann ich für Sie tun? Sie wissen, wie sehr ich Sie bewundere. Was wollen Sie? Sie ruinieren meine politische Karriere. Ihre politische Karriere interessiert mich nicht. Babyface Puccini will sein Geld zurück. Um es Ihnen zu geben? Möglicherweise. Vorausgesetzt, ich kann ihn davon überzeugen, dass Mercedes und ich nicht mit dem Geld durchbrennen wollten. Wer hat Mercedes umgebracht? Ihr Mörder sitzt wieder sicher in seiner Zelle. Wie praktisch für Sie. Sie glauben, ich habe sie umgebracht? Mercedes wusste zu viel. Sie haben ihr Versprechungen gemacht, die Sie von Anfang an nicht halten. Oh, Mr. Coward, also wirklich. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass ich mit einem gemeinen Mord meine ganze Zukunft aufs Spiel setzen würde? Alles, wofür ich gearbeitet habe? Sie haben Mercedes gesagt, dass Sie nach New York zurückkehren. Sie sind in Las Vegas geblieben und haben sich die Mitternachtsvorstellung angesehen. Dann sind Sie in den frühen Morgenstunden zu Mercedes gefahren. Meinen Sie? Mercedes sprach Sie auf New York an. Sie stießen Sie zurück. In Wirklichkeit fühlen Sie nur Verachtung für Mercedes. Und das konnten Sie nicht verbergen. Verachtung? Also, ich war verrückt nach ihr. Mercedes wurde hysterisch und deshalb musste sie zum Schweigen gebracht werden. Vielleicht. Aber es gibt Leute in dieser Stadt, die hätten das viel besser machen können als ich. Wollen Sie damit sagen, Sie haben dafür gesorgt, dass diese arme, betrogene, reizende junge Frau ermordet wird? Das werden Sie niemals erfahren, Mr. Coward. Regel Nummer 1 für den Dramatiker, was ungesagt bleibt, ist stets stärker. Regel Nummer 1 für den Politiker, Waffen stets den Profis überlassen. Na, endlich. Ein indirektes Geständnis. Zum Zeitpunkt des Mordes war ich im Casino und habe an die 2000 verloren. Roulette und Poker. Welch ein Glück für Sie. Noel, alle warten schon. Komm rein, Judy. Cole und Lorne kriegen schon Zustände, Darling. Hallo, Nick. Judy, ich muss mich entschuldigen, dass ich ihn ganz für mich beansprucht habe. Aber ich konnte Vegas nicht verlassen, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Das heißt, Sie verlassen die Stadt jetzt wirklich, Mr. Faulkner? Mit dem Nachtzug. Meine Mitarbeiter werden sich bei Ihnen melden. Die große Hoffnung unseres Landes macht keinen sehr koscheren Eindruck. Du wurdest gerade Zeuge, wie der Mörder frei und ungestraft hier herausspaziert ist, Darling. Sollten wir ihn nicht aufhalten? Er ist zielstrebig, selbstsüchtig, rücksichtslos. Also, Darling, jetzt beschreibst du aber alle Männer, in die ich mich je verliebt habe. Und hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Kann man da nichts machen? Ich muss nur noch ein paar Telefonate erledigen und morgen machen wir beide eine kleine Spritztour in die Wüste. Warum denn das? Man, da gibt's köstliche Hamburger. World weary, world weary, living in a great big town. I find it so dreary, so dreary. Everything looks gray or brown. I wanna get right back to nature. Assume a horizontal stature. I wanna get right back to nature and relax. Ich komme mir vor wie in einem Film. Ja, jetzt bist du's auch. Mr. Puccini ist gerade gekommen. Ist er allein? Ja. Aber du kannst ganz sicher sein. Er hat den Laden umstellen lassen. Und? Hat er uns gesehen? Mhm. Bist du sicher, dass es Puccini ist? Da ist er schon. Mr. Coward? Hallo. Ich glaube, Sie haben diese Tasche aus Versehen an sich genommen. Nicht ganz. Geben Sie sie her. Wollen Sie sich nicht setzen? Na gut, für einen Moment. Das ist Miss Garland. Oh, Miss Garland. Ich bin Ihr größter Bewunderer. Ach, das ist einfach toll, Mr. Puccini. Keinen Namen. Entschuldigung. Schluss der Vorstellung. Die Tasche. Unter einer Bedingung. Ich bewundere Ihre Chuzpe. Schöner alter italienischer Ausdruck. Italienisch? Naja, Puccini. Keinen Namen. Ihre Bedingung? Floyd Higgs. Nevig. Ich möchte, dass Sie für seine Entlassung aus dem Gefängnis sorgen. Warum ich? Weil er unschuldig am Mord an Mercedes de Caruso ist. Ach so. Das wissen Sie doch. Warum sollte sich ein Star wie Sie für einen Nebbich interessieren? Ganz normaler menschlicher Anstand. Und was gibt Ihnen das? Ein warmes Gefühl, wenn ich abends im Bett liege. Okay. Ich werde den Nebbich retten. Jetzt die Tasche. Noch etwas. Vorsicht. Meine Geduld hat Grenzen. Nicholas Faulkner. Wer? Ein aufsteigender Stern am politischen Himmel in Washington. Hat er Ihnen erzählt, was er vorhat? Er plant eine Untersuchung des organisierten Verbrechens im Casino- und Hotelgewerbe. Was? Allerdings glaube ich kaum, dass er mit Ihnen darüber sprechen würde. Jedenfalls nicht, bevor er gewählt ist. Das war ein Scheißkerl. Niemand zieht Puccini über den Tisch. Keinen Namen. Die Tasche. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg. Na, das wünsche ich Ihnen doch auch. Ihr Wort in Gottes Ohr. Irland. Da ist Windsor Castle. Guck mal, Lonnie, Wolken noch und noch. Herrlich. Sag, was du willst über Las Vegas, Lonnie. Es war ein Abenteuer. Abenteuer sind überbewertet. Wenigstens sind wir als Gewinner ausgestiegen. Gutes, altes Las Vegas. Eine seltsam pubertäre Stadt in einem seltsam pubertären Land. Sie wird dir also nicht fehlen? Ich möchte sie um alles in der Welt nicht missen. Ich bin reicher und weiser und ich bereue nichts. I like America. Tod in Las Vegas von Marcy Kayen. Aus dem Amerikanischen von Karin Rausch. Die Rollen und ihre Darsteller waren Noel Coward, Peter Rühring, Lorne Lorraine, Regina Lemnitz, Cole Leslie, Jürgen May, Judy Garland, Nina Petri, Joe Glaser, Helmut Kraus, Mercedes de Caruso, Katrin Angerer, Nicolas Faulkner, Stefan Kaminski, Floyd Higgs, Patrick Winczewski und Babyface Puccini, Wilfried Hochholdinger. Technische Realisation: Andreas Meinitzberger. Regieassistenz: Anja Herrenbrück. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie: Angela de Ciriaco-Sustorf.